zu lange sitz ich jetzt schon hier. Ich will doch nur noch, egal, irgendeinen Spielfilm sehen. Doch wenn die mal was bringen, dann ist es Opa. Wirklich nicht zu fassen. Ich sehe ja schwarz. Ein bisschen Entertainment. Mehr soll's ja gar nicht sein. Aber ich sitz vor meinem TV. Weiß Rauschen. Ist immer wieder dasselbe. Ich ertrag das bald nicht.